Ich wusste zunächst nicht, worauf er hinaus wollte. Diese Bedingungen sind, du musst dort so viel verdienen, dass du Essen, Trinken und Taschengeld hast. Deine Wohnung bezahle ich. Deine Wäsche auch. Dafür sorgen wir. Die Anzahl setzt sich noch fest. Du gehst also nach London, David, um ein selbstständiges Leben zu beginnen. Kurz, du bist versorgt und wirst gefälligst deine Pflicht tun. Obgleich ich recht gut sah, dass man weiter nichts im Auge hatte, als mich loszuwerden, so weiß ich doch nicht mehr recht, ob ich darüber erfreut oder betrübt war. Ich glaube, ich war so verwirrt, dass ich zwischen beiden Empfindungen hin und her schwankte und weder der eine noch der anderen nahe kam. Auch hatte ich nicht viel Zeit, in meinen Gedanken klar zu werden, da ich bereits am nächsten Morgen mit dem Herrn, einem Mr. Quinion, nach London abreisen sollte. Seht mich an jenem Morgen in einem sehr abgetragenen weißen Hut mit einem schwarzen Flor, in einer schwarzen Jacke und ein paar steifen Manchester-Hosen, die Miss Murdstone für die beste Rüstung der Beine in dem Ringen der Welt hielt, das ich jetzt beginnen sollte. Seht mich so ausgerüstet und mit meinem ganzen Hab und Gut in einem kleinen Koffer in der Postkutsche sitzen, die mich erst nach Yarmouth und von dort weiter mit der Post nach London bringen sollte. Seht, wie unser Haus und die Kirche in der Ferne kleiner werden, wie das Grab unter dem Baum von dazwischenliegenden Dingen verdeckt wird, wie der Kirchturm nicht mehr über meinen alten Spielplatz hinausragt und der Himmel leer ist. Lebensgeschichte und gesammelte Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren von Charles Dickens. Nach der ersten deutschen Übersetzung von Karl Kolb für den Funk bearbeitet von Walter Andreas Schwarz. Sie hörten die erste Sendung einer fünfteiligen Folge. Die Rollen und ihre Sprecher waren Peggotty Mila Kopp, Betsy Trotwood Erika von Tellmann, Clara Solveig Thomas, Mr. Murdstone, Heinz Baumann, Miss Murdstone, Ruth Hausmeister, Dr. Chilip, Karl Köstlin, Ham, Johannes Grossmann, Mr. Peggotty, Hans Mahnke, Emily, Christine Born, David Copperfield als Kind, Thilo Kreuzer, Mr. Barkis, Walter Prüssing, Lehrer Mell, Walter Thurau, Direktor Krekel, Hans Timmerding, Mrs. Krekel, Maria Wieke. Der Erzähler war Heiner Schmidt. Musik Enno Dugend. Ton und Schnitt Walter Jost und Ursula Guggenberger. Regie führte Claire Schimmel.